HR2 Kultur. Hörspiel. Berlin im Frühjahr 1930. Der junge Engländer Christopher hat ein Zimmer in der Pension von Fräulein Schröder bezogen und erkundet von hier aus die Stadt, ihre Menschen und vor allem das Nachtleben. Seinen Lebensunterhalt muss er sich mühevoll als Englischlehrer verdienen. Wie durch ein Kameraobjektiv entrückt, nimmt er das weltoffene, lebenshungrige, freizügig dekadente Berlin in den letzten Jahren vor der Machtergreifung durch die Nazis wahr. Ein wilder Tanz auf dem Vulkan tobt um ihn herum. Junge Männer auf der Suche nach Lebens- und Liebesglück, Künstlerinnen auf Abwägen sowie jüdische Familien aus der Berliner Haute Volée, die Augen vor dem nahenden Unglück verschließen. Isherwood porträtiert in seinen blitzlichtartigen Gesellschaftsminiaturen Menschen, denen er tatsächlich in den ausgehenden 20er und beginnenden 30er Jahren in Berlin begegnet ist, als er sich zusammen mit seinem Freund W. H. Auden aufgemacht hatte, seine Homosexualität offen in dieser damals so freien Stadt zu leben. Das Hörspiel verwebt dieses Figurenpanoptikum mit Zeitdokumenten, Ausschnitten aus Filmtonspuren, Reden und Zeitungsmeldungen. So wird das sehr persönliche Gesellschaftspanorama Isherwoods um eine politisch-historische Dimension erweitert. Dazu hat Jörg-Achim Keller zusammen mit der HR Big Band eine musikalische Suite komponiert und aufgenommen, die dieses atmosphärisch dichte Zeitbild zu einem einzigartigen geschlossenen Soundtrack macht. Freuen Sie sich jetzt auch auf ein wunderbares Schauspielerensemble, unter anderem mit Mathieu Carrière als Erzähler, Christopher Nell als Christopher, Barbara Philipp als Fräulein Schröder, Laura Mehr als Sally Bowles, Luzi Heinze als Natalia Landauer und vielen, vielen mehr. I am a camera. Ich bin eine Kamera. Ich bin eine Kamera mit offenem Verschluss. Quite passive. Ganz passiv. Recording, not thinking. Ich nehme auf, ich denke nicht. Recording the man shaving at the window opposite. Ich nehme den Mann auf, der sich gegenüber am Fenster rasiert. And the woman in the kimono washing her hair. Und die Frau im Kimono, die sich die Haare wäscht. Someday. Eines Tages. All this will have to be developed. Muss das alles entwickelt werden. Carefully printed, fixed. Sorgfältig abgezogen, fixiert. Leb wohl, Berlin. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Christopher Isherwood. Aus dem Englischen von Katrin Passig und Gerhard Henschel. Musik von Jörg-Achim Keller mit der HR Big Band. Regie Leonhard Koppelmann. Erster Teil, Natalia Landauer. Warte, warte, nur ein Weilchen. Bald kommt der schwarze Mann zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen mach er scharfe Fleisch aus dir. Du bist raus. Ihr solltet verfluchte Lied nicht singen, hab ich euch gesagt. Könnt ihr denn nicht hören? Vor dem Fenster die dunkle, ehrwürdige, gewaltige Straße. Kellergeschäfte, in denen den ganzen Tag das Licht brannte, im Schatten überladener Fassaden mit auskragenden Balkonen, verdreckte Stuckfronten voll Rollwerk und Wappen. Die Welt am Abend, Welt am Abend, Kabinett Müller tritt zurück, Grüning soll neuer Reichskanzler werden. Das ganze Viertel sah so aus. Eine Straße nach der anderen mit Häusern wie riesige Geldschränke, vollgestopft mit den vergilbten Wertsachen eines bankrotten Mittelstandes und seinen Möbeln aus zweiter Hand. Essen reinkommen! Noch nicht! Gleich! Bitte nur noch ein Weilchen! Nix da! Warte, warte, das ist nur ein Weilchen! Um 8 Uhr abends wurden die Haustüren zugesperrt, die Kinder bekamen ihr Abendessen, die Läden schlossen. Über der Nachtglocke des kleinen Hotels an der Ecke, wo man die Zimmer stundenweise mieten konnte, wurde das elektrische Leuchtschild eingeschaltet. Bald begann das Pfeifen. Hallo, Linchen. Junge Männer riefen ihre Mädchen. Sie standen unten in der Kälte und pfiffen hinauf zu den erleuchteten Fenstern der warmen Zimmer, wo die Betten bereits für die Nacht gerichtet waren. Die Männer wollten eingelassen werden. Bist du da? Ach, lass sie doch. Die ist doch blöd, die fette Claire. Linchen. Ihre Signale hallten den tiefen Hohlweg der Straße hinunter. Lüstern, vertraulich und traurig. Private and sad. Because of the whistling, I do not care to stay here in the evenings. It reminds me that I am in a foreign city. Des Pfeifens wegen war er abends nur ungern dort. Es erinnerte ihn daran, dass er in einer fremden Stadt war. Alone, far from home. Allein, fern der Heimat. Ah, guten Abend, Herr Isherwood. Isherwood. Seid doch. Guten Abend, Fräulein Schröder. Na, finden Sie sich langsam zurecht in unserem Berlin? Ja, danke. Den ganzen Tag lang tappte Fräulein Schröder, die Eigentümerin der Pension in der Neulendorfstraße 17, in der großen, schäbigen Wohnung herum. Unbeschlacht, aber wachsam. Sie watschelte von Zimmer zu Zimmer in Hausschuhen und einem geblümten Morgenmantel. So kunstvoll mit Sicherheitsnadeln zusammengesteckt, dass kein Zoll unter Rock oder Mieder hervorlugt. Sie wedelte mit ihrem Staubtuch, beugte, schnüffelte und steckte ihre kurze, spitze Nase in die Schränke und Koffer der Mieter. Ihre dunkel glänzenden, neugierigen Äuglein. Sie wird damals ungefähr Mitte 50 gewesen sein und war auf ihr hübsch gewelltes, braunes Haar sehr stolz. Und? Wie ist es Ihnen heute so ergangen? Ach, Herr Ishivu. Ach. Wenn mir vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich meine Böden eines Tages selber schrubben muss, ich hätte dem eine gelangt, das können Sie mir glauben. Aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich an alles. Wirklich? Ich weiß nicht. Doch, damals, also vor dem Krieg und der Inflation, damals war ich sogar recht wohlhabend. Jawohl. Ich reiste im Sommer an die Ostsee, ich hatte ein Hausmädchen für die Hausarbeit. Also damals, da hätte ich mir doch lieber die rechte Hand abgehackt, als diesen Nachttopf auszuleeren. Und heute, ach du meine Güte, heute mache ich das, wie man eine Tasse Tee wegschüttet. Aber damals hatten Sie noch keine Untermieter gehabt, oder? Na doch, natürlich. Ach. Wissen Sie, ich wohne jetzt schon seit 30 Jahren hier. Zuerst habe ich Untermieter aufgenommen, einfach weil ich Gäste haben wollte. Lina, haben meine Freunde zu mir gesagt, Lina, wie kannst du nur, wie hältst du das bloß aus, Fremde in deinen Zimmern zu haben, die deine Möbel ruinieren, wo du doch das Geld hast, um unabhängig zu leben? Und wissen Sie, Herr Ishivu, was ich dann immer gesagt habe? Nein. Meine Untermieter sind keine Untermieter, habe ich gesagt. Jawohl, das sind meine Gäste. Gäste? Hätten Sie denn nicht bessere Gesellschaft als... Nein, nein. Wissen Sie, Herr Ishivu? Isherwood. Damals konnte ich ja noch wählerisch bei den Leuten sein, die hier wohnten. Ja, da konnte ich mir die Rosinen rauspicken. Ich habe ja nur die genommen, die aus gutem Hause waren und gebildet. Richtig vornehme Leute, so wie Sie. Ach, ich bitte Sie, Fräulein Schröder. Ja, doch, doch. Ich hatte mal einen Freiherrn und einen Rittmeister und einen Professor. Oh, die haben mir oft Geschenke gemacht. Oh ja, eine Flasche Cognac oder eine Schachtel Pralinen oder auch mal Blumen. Und wenn einer von ihnen im Urlaub war, dann hat er mir eine Postkarte geschickt. Jedes Mal. Aus London vielleicht oder aus Paris oder Baden-Baden. Ach, so hübsche Karten habe ich bekommen, ja. Ja. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich nicht mal mehr ein eigenes Zimmer, aber Sie wissen ja, Herr Ishivu. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wie Sie das können. Was? Naja, dass Sie da schlafen können, im Wohnzimmer. Nur durch ein Paravent getrennt. Das Sofa ist doch völlig marode. Ich möchte nicht wissen, in welchem Zustand die Sprungfedern sind. Ach, das geht schon. Ja, aber Sie hören die Leute doch immer, wenn sie nachts durchs Wohnzimmer ins Bad gehen, oder? Ja, ja, aber das macht mir nichts aus. Ich knick ja schnell wieder ein. Ich bin doch von der vielen Arbeit viel zu müde, Herr Ishivu. Das Haus ist doch so groß. Aber jetzt kommen Sie doch mal. Wenn Sie Ihre Sachen abgelegt haben, dann zeige ich Ihnen mal, was meine Gäste früher alles so in ihren Zimmern gemacht haben. Alles wieder. Der äußerst eigentümliche Geruch in diesen Zimmern, wenn das Ofenfeuer brannte und die Fenster geschlossen waren, er war ihm durchaus nicht unangenehm. Eine Mischung aus Weihrauch und altbackenen Brötchen. Der hohe Kachelofen in prächtigen Farben. Wie ein Altar. Der Waschtisch wie ein gotischer Schrein. Der Schrank war ebenfalls gotisch, mit geschnitzten Kirchenfenstern, auf denen Bismarck dem preußischen König in Buntglas begegnete. Der beste Stuhl hier könnte einem Bischof als Thron dienen. In der Ecke bildeten drei falsche mittelalterliche Hellebarden einen Hutständer. Klingen schwer und scharf, wie echte Mordwerkzeuge. So war alles in seinem Zimmer beschaffen. Übertrieben solide, ungemein schwergewichtig. Und gefährlich scharfkantig. Ja, so ist das, Herr Ishivu. Alle haben sie bei mir ein Andenken hinterlassen. Sehen Sie da auf dem Teppich? Den dunklen Fleck? Genau. Ich habe ihn weiß Gott wie oft in die Reinigung gegeben, aber der geht einfach nicht raus. Und was ist da passiert? Da hat sich der Herr Noske nach seiner Geburtstagsfeier erbrochen. Das muss ja eine rauschende Feier gewesen sein. Oder hat er etwas Verdorbenes gegessen? Das weiß ich nicht. Aber der ist zum Studieren nach Berlin gekommen, der Herr Noske. Seine Eltern stammten aus Brandenburg, eine höchst vornehme Familie. Das können Sie mir glauben. Jede Menge Geld hatten die. Sein Herr Papa war Chirurg. Und er wollte der natürlich, dass der Sohn in seine Fußstapfen tritt. So ein reizender junger Mann. Und? Und? Was ist aus ihm geworden? Das weiß ich nicht. Herr Noske, habe ich immer zu ihm gesagt, Herr Noske, verzeihen Sie, aber Sie müssen wirklich mehr arbeiten bei Ihrer Begabung. Denken Sie doch an Ihren Herrn Papa und Ihre Frau Mama, das ist nicht anständig, dass Sie Ihr gutes Geld so verplempern, da können Sie das ja gleich in die Spree werfen, da tätet wenigstens platschen. Glauben Sie mir, Herr Ishivu, wie eine Mutter bin ich zu ihm gewesen. Und wenn der in der Patsche saß, dann... Was bedeutet in der Patsche? Wenn der Probleme hatte. Ah. Der war ja so schrecklich leichtsinnig. Aber dann kam der immer gleich zu mir. Schröderchen, hat er dann gesagt, seien Sie bitte nicht böse mit mir. Wir haben gestern Abend Karten gespielt und ich habe das ganze Geld für diesen Monat verloren. Hm. Aber ich kann es dem Vater einfach nicht sagen. Und dann hat er mich immer so angeguckt mit seinen großen Augen. Und da wusste ich ganz genau, was er wollte, der Schlawiner. Aber ich hab's nicht übers Herz gebracht, ihn abzuschlagen. Sie haben ihm Geld gegeben? Natürlich nicht. Wo denken Sie hin? Aber ich hab mich dann also hingesetzt und einen Brief an seine Frau Mama geschrieben und sie angefleht, dass sie ihm noch mal verzeiht und noch ein bisschen Geld schickt. Und das hat sie dann auch jedes Mal gemacht. Wieso das? Also als Frau, da wusste ich natürlich, wie man ihr Mutterherz erweicht. Auch wenn ich nie eigene Kinder hatte. Was grinsen Sie denn, Herr Ishivu? Ich? Nein, ich grinse doch nicht. Aber das will ich mir auch verbeten haben. Ab und zu geht halt mal was schief. Stört es Sie, wenn ich bei mir das Radio anmache? Ach, was? Auf dem Teppich mit dem Fleck von Herrn Noske stand auch sein Schreibtisch mit einer ganzen Phalanx von Metallgegenständen. Einem Kerzenleuchter in Gestalt zweier Schlangen, die sich umeinander winden, ein Aschenbecher mit Krokodilskopf, ein Papiermesser in Form eines Florentiner Dolches, ein Messingdelfin, der eine kleine defekte Uhr auf dem Schwanz balanciert. Und dem Schreibtisch gegenüber an der Wand befand sich ein Kanapee. Sehen Sie hier, Herr Ishivu, hier hat der Herr Rittmeister immer seinen Kaffee über die Tapete geschüttet. Wie? Der hat da oft gesessen mit seiner Verlobten. Herr Rittmeister, habe ich zu ihm gesagt, Herr Rittmeister, trinken Sie doch Ihren Kaffee bitte am Tisch. Entschuldigen Sie, aber für das andere ist doch hinterher noch genug Fräulein Zeit. Fräulein Schröder nein, konnte stundenlang so weitermachen, ohne sich zu wiederholen. Wenn er ihr eine Weile zugehört hatte, überkam ihn immer wieder eine seltsam tranceartige Niedergeschlagenheit. I begin to feel profoundly unhappy. Eine tiefe Traurigkeit begann ihn zu erfüllen. What becomes of such things? How could they ever be destroyed? Was würde aus all den Dingen in dem Zimmer, was könnte sie je zerstören? They will probably remain intact for thousands of years. People will treasure them in museums. Or perhaps they will merely be melted down from munitions in a war. Nach 1000 Jahren noch würden sie heil sein und man würde sie am Ende in Museen bewahren. Oder vielleicht würden sie in einem Krieg auch einfach eingeschmolzen und zur Munition verarbeitet. Where are all those lodges now? Where in another 10 years shall I be myself? Und wo waren sie jetzt hin, diese Untermieter? Wo würde er selbst in 10 Jahren sein? Certainly not here. How many seas and frontiers shall I have to cross to reach that distant day? Wie viele Ozeane und Landesgrenzen würde er durchqueren müssen, um diesen fernen Tag zu erreichen? How far shall I have to travel on foot, on horseback, by car, push bike, aeroplane, steamer, train, lift, moving staircase and tram? Wie weit würde er reisen müssen? Zu Fuß, zu Pferde, mit dem Auto, dem Fahrrad, mit Flugzeugen, Dampfschiffen, Zügen, Aufzügen, Rolltreppen und Straßenbahnen? How much money shall I need for that enormous journey? How much food must I gradually, wearily consume on my way? How many pairs of shoes shall I wear out? How many thousands of cigarettes shall I smoke? How many cups of tea shall I drink? And how many glasses of beer? What an awful, tasteless project. Was für schreckliche, öde Aussichten waren das. Und dann sterben. Plötzlich wühlte ihn eine grässliche Vorahnung auf. Herr Ishibu, aber was haben Sie denn? Entschuldigen Sie, mir ist ganz plötzlich nicht gut. Herr Ishibu? Herr Ishibu? Geht's wieder? Geht schon, Fräulein Schröder. Geht schon. Sie sind ja ganz grün im Gesicht. Ja? Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Um Gottes Willen, ich bitte Sie, Herr Ishibu, geht's denn wieder? Ja, ich glaube schon. Na, haben Sie denn was Falsches gegessen? Muss ich wohl, ich weiß es auch nicht. Aber danke, es geht wieder besser. Ich werde mich mal hinlegen. Ja, kommen Sie, ich helfe Ihnen. Oh weia, ich habe ja das Bett noch ja nicht bezogen. Ach, keine Umstände. Oh, ja. Na, Moment noch mal, ne? Oh, ja. Oh. Was haben Sie eigentlich früher gemacht? Ich meine, in England. Studiert habe ich. Ah, und was? Also, unter anderem Medizin. Ach nee. Medizin? Ja. Warum? Also, wie soll ich das sagen? Es geht um meine. Es geht um meine Brüste, Herr Ishibu. Pardon? Ich bin sehr unglücklich. Die sind so groß. Die drücken auf mein Herz. Ich hab doch so oft Herzrasen. Ich glaube, das kommt daher, dass die auf mein Herz drücken. Ich hab doch auch schon einige Bekannte gefragt. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Die einen sagen, ja, lass sie dir operieren. Und die anderen sagen, nein, um Gottes Willen. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist ein solches Gewicht, was man da mit sich herumschleppt. Ja, was soll ich denn da bloß machen? Was meinen Sie? Ja, also ich... Und denken Sie bloß, Herr Ishibu, früher war ich mal so schlank wie Sie. Da hatten Sie gewiss sehr viele Verehrer, Fräulein Schröder. Oh, ja. Ja, Dutzende. Aber ob Sie glauben oder nicht, ich hatte nur einen wirklichen Freund. Hm. Der war verheiratet, müssen Sie wissen, aber der lebte getrennt von seiner Frau. Aber die wollte sich nicht scheiden lassen. Wir waren 11 Jahre zusammen. Hm. 11 Jahre. Und dann ist er gestorben. An einer Lungenentzündung. Wissen Sie, manchmal, wenn ich nachts aufwache, wenn es kalt ist, dann fehlt er mir. Wenn man alleine schläft, wird einem nie richtig warm. Herr Ishibu. Herr Ishibu? Herr Ishibu? Na, das gibt es doch nicht. Die Welt am Abend, Welt am Abend, neuer Triumph des Tonfilms, Sternheims blauer Engel, Welt am Abend! Sie sind also die Künstlerin Lola Lola. Sorry, but you'll have to talk my language. Was? You are the actress Lola Lola? Police official, huh? Was erlauben Sie sich? My name is Emanuel Rath, professor of the local school. You ought to know enough to take off your hat. Die Hausgemeinschaft erwachte meist erst spät wieder zu neuem Leben. Fräulein Schröder hatte noch 4 weitere Untermieter. Neben Herrn Isherwood im Salon wohnte Fräulein Kost. Hallo, guten Tag, Herr Isherwood. Im Zimmer gegenüber, das auf den Hof hinausging, wohnte Fräulein Meier. Heil Hitler! Auch in England haben wir viele Sympathisanten. Auf der Rückseite hinter dem Wohnzimmer wohnte Bobby. Hello, nice. Kommen Sie mich mal bei der Arbeit besuchen. Im Troika. Und hinter Bobbys Zimmer, über dem Badezimmer, erreichte man über eine Leiter einen winzigen Hängeboden. Mein schwedischer Pavillon. Den vermietete Fräulein Schröder für 20 Mark im Monat an einen Handelsreisenden, der den ganzen Tag und die halbe Nacht außer Hause war. Also, Fräulein Schröder. Ach, nicht schon wieder. Fräulein Schröder und Bobby gingen recht vertraut miteinander um. Bobby war ein blasser, besorgt reinschauender, eleganter junger Mann mit dünnem, glattem, schwarzem Haar. Er arbeitete als Barmixer im Troika im Westend. Seinen Namen hatte er sich zugelegt, weil englische Namen in der Berliner Halbwelt zu dieser Zeit en vogue waren. Meist stand er erst am frühen Nachmittag auf und lief dann in Hemdsärmeln durch die Wohnung, ein Haarnetz auf dem Kopf. Guten Tag. Hello. Mr. Isherwood? Ich wollte mir nur eine Tasse Tee. Ich bin dann gleich weg. Ja. Tee brauche ich auch. Oh, lasst euch nicht stören. Bobby wollte gerade mal die Milchflaschen runterbringen. Genau, das wollte ich tun. Ja. Ich leg mich eh gleich wieder hin. Tja, ging gestern wieder ganz lange, wa? Oh, frag nicht. Fräulein Kost war ein rosiges, blondes Mädchen mit großen, blöden, blauen Augen. Wenn man ihr vor dem Badezimmer im Morgenmantel begegnete, gab sie sich immer sehr sittsam und schlug die Augen nieder. Sie war mollig, hatte aber eine gute Figur. Was ist Fräulein Kost denn eigentlich von Beruf? Beruf? Ja, das ist gut. Aber so kann man das natürlich auch sagen. Tja, einen feinen Beruf hat sie. Ja, ja, Herr Ishibu, einen ganz feinen Beruf. Man könnte sagen, sie ist beim Varieté als Seiltänzerin. Seiltänzerin? Naja, einfacher gesagt, sie geht auf den Strich. Ja, das trifft das recht gut. Die hat ja ganz verschiedene Kunden. Einer ihrer Besten, das ist ein Japaner, der kaum Deutsch spricht. Und da habe ich sie gefragt, Frau Kost habe ich gefragt, was machen Sie eigentlich mit ihm, wenn Sie gerade nicht im Bett sind? Und wissen Sie, was die geantwortet hat? Wir lassen das Grammophon spielen, hat sie gesagt. Und wir essen Pralinen und dann lachen wir viel. Er lacht ja so gerne. Stört Sie das eigentlich nicht? Was? Na, der Lebenswandel von Fräulein Kost. Und dann hier in Ihrer Pension. Ach, woher denn, Herr Ishibu? Ich halte große Stücke auf Fräulein Kost. Ja, nur wenn sie mal wieder etwas kaputt gemacht hat, die Tülle der Teekanne abgebrochen oder ihre Telefongespräche nicht auf der Schiefertafel vermerkt hat, was weiß ich, dann ärgert mich das. Dann sage ich mir, was kannst du schon erwarten von so einem Frauenzimmer, einer gewöhnlichen Prostituierten? War sie das eigentlich immer schon? Ich meine, hat sie das schon immer gemacht? Ach, natürlich nicht. Wo denken Sie hin? Ein Dienstmädchen war sie, Herr Ishibu. Ja, und dann, na, dann hatte sie ein Verhältnis mit ihrem Dienstherrn. Und eines Tages war sie dann natürlich in anderen Umständen, naja. Und als dieses Problemchen behoben war, musste sie eben auf die Straße. Lena? Lena! Na, was ist denn? Na, das Wasser kocht! Na, das weiß ich doch selber. Ach so, da bist du ja. Guten Morgen, Herr Isherwood. Guten Morgen. Sag mal, bist du mal so lieb und gießt einen neuen Tee auf? Jawohl, wird gemacht. Ich hol schon mal die Karten. Fräulein Meier hatte etwas von einem Schlachtross. She has a bulldog jaw, enormous arms and coarse string-colored hair. So, dann wollen wir doch mal sehen, was der Tag uns so bringt. Hm. Sie setzte sich mit an den Küchentisch und half Fräulein Schröder beim Kartenlegen. Alle beide waren versierte Wahrsagerinnen und keiner von ihnen wäre es im Traum eingefallen, den Tag zu beginnen, ohne vorher die Karten befragt zu haben. Sie auch noch einen Tee, Herr Ishibu? Gerne, danke. Und, was sagen die Karten heute? Nicht. Herr Ishibu, jedenfalls nicht, wird das Fräulein Meier und ich so hoffen, oder? Na, leider. Ich zieh mir kurz was rüber. Ist ein bisschen frisch heute. Was haben Sie denn gehofft? Na, ein neues Engagement. Das Fräulein Meier ist Jodlerin in einem der besten Varietés der Stadt. Oh, Aber ihm vertrauen, Herr Ishivo. Die ist mit der Miete im Rückstand, ja, ja. Zahlen die denn so schlecht? Na, im Gegenteil. Aber der Vertrag ist ausgelaufen. Vielleicht sollte sie es auch mal mit Seiltanz probieren. Psst, Ishivo. Oh, da bist du ja schon wieder. Was ist ausgelaufen? Na, dein Vertrag, das hast du da selber gesagt. Ja, aber ich bin sicher, da kommt bald was Neues. Ah, ihr wisst doch, natürlich. Vielleicht auch noch ein bisschen Trockengebäck zum Tee? Oh, gerne. Danke. Für mich nicht. Sehr nett. Ich glaube, ich habe auch noch eine gute Wurst. Machen Sie sich doch keine Mühe. Bitte. Naja. Ja, die Zeiten, die waren ja auch schon andere. Noch vor wenigen Jahren, da war ich in Hamburg engagiert, im Hansa. Da kommt am Abend der Manager nach der Vorstellung zu mir und sagt, Fritzi, dich schickt mir der Himmel. Meine Hauptdarstellerin ist krank geworden. Du musst heute Nacht doch nach Kopenhagen fahren. Ein Nein hätte der natürlich nicht akzeptiert. Fritzi, sagt er, so hat er mich immer genannt, Fritzi, Sie werden doch einen alten Freund nicht im Stich lassen. Naja, also, dann bin ich gefahren. Na wirklich, du bist gefahren? Ja. Ach, du ein charmanter Mann und so gute Manieren. Zutraulich, ja, das schon, aber er hat sich immer zu benehmen gewusst. Naja, noch etwas Wurst? Oh, danke, aber nur ein ganz kleines Stückchen. Sie auch, Herr Ishivo? Oh ja, danke, sehr gerne. Weil diese Manager sind wohl richtig hier Filous, ne? Filous? Ja, mei, manche schon. Man möchte es nicht glauben, aber ich habe immer ganz gut auf mich aufpassen können. Schon als ich noch ein junges Ding war. Weißt, ich komme nämlich aus den Bergen. Und wenn du einen aus den Bergen beleidigst, das vergisst er dir nie. Und nun einen Blick in die Zukunft. Wie denken Sie über Sharky? Sharky ist das beste Schwergewicht Amerikas und der Welt. Ich schätze ihn sehr hoch. Er ist nicht nur Boxer, sondern auch Fighter. Körperlich sehr stark und seine Beliebtheit in seinem Titelkampf gegen mich würde sich schon dadurch steigern, dass die Amerikaner trotz ihrer Sympathie für mich doch lieber einen Amerikaner als Weltmeister sehen. Und wie war es mit dem amerikanischen Publikum? Das amerikanische Publikum ist mir jederzeit mit großer Liebenswürdigkeit entgegengetreten. Ja, und solch Sieg über Sharky, lieber Schmeling, wäre von unabsehbarer Wirkung, besonders auf die naive Welt, denn ihre siegreiche Leistung würde unmittelbar wirken und viel bedeuten, wenn es eines Tages hieße, der Weltmeister im Schwergewicht heißt jetzt, aber lieber Max, wir wollen diesen schönen Gedanken im besten sportlichen Aberglauben nicht zu früh in Worte hüllen. Die Welt am Abend, Welt am Abend, Schmeling, Boxweltmeister, Sieg über Sharky, dank Disqualifikation. The inhabitants of this street know me by sight already. Die Bewohner dieser Straße kannten ihn bereits vom Sehen. At the grocers, people no longer turn their heads on hearing my English accent as I order a pound of butter. Wenn er mit englischem Akzent beim Kaufmann ein Pfund Butter verlangte, drehten sich die Leute nicht mehr nach ihm um. At the street corner, after dark, the three whores no longer whisper throatily, komm süßer, as I pass. Wenn er nach Einbruch der Dunkelheit an der Straßenecke vorbeiging, flüsterten die drei Huren nicht mehr heiser, komm süßer. Die drei Huren sind schon deutlich über 50. Sie machten keinen Versuch, ihr Alter zu kaschieren. Sie tragen keinerlei Rouge oder Puder. Ihre Pelzmäntel sind alt und unförmig, ihre Röcke ziemlich lang und die Hüte matronenhaft. Das wundert mich nicht. Es gibt eine beträchtliche Nachfrage nach dem gemütlichen Frauentyp. So nennt man das. Mhm. Viele Männer mittleren Alters ziehen sie sogar den jungen Mädchen vor. Sind eigentlich alle Barmänner so große Experten in sexuellen Fragen? Gezwungenermaßen, Mr. Isherwood, gezwungenermaßen. Was glauben Sie, über was die Gäste reden? Diese Frauen übrigens locken sogar die jungen Männer an. Ein Junge geniert sich vor einem gleichaltrigen Mädchen, aber nicht vor einer Frau, die seine Mutter sein könnte. Und wie gehen die Geschäfte? Nicht viel los, Mr. Isherwood. Die Gäste, die wir heutzutage haben, das können Sie sich nicht vorstellen. Unglaublich. Vor einem Jahr hätten wir solche Leute an der Tür abgewiesen, bestellen ein Bier und glauben, das gibt ihnen das Recht, den ganzen Abend hier sitzen zu bleiben. Was trinken Sie denn, Bobby? Also ich nehme einen Whisky-Soda, bitte. Ich genehmige mir auch einen. Das Lokal war fast leer. An der Bar saßen noch drei attraktive, gut gekleidete junge Frauen. Eine war ganz besonders elegant. Sie hatte etwas sehr Weltläufiges an sich. Vergessen Sie es, Mr. Isherwood. Alles drei Berlinerinnen. Camouflage. Kaum zu glauben. Auch der junge Mann? Der? Der hübsche, breitschultrige, der so aussieht wie ein englischer Internatsjüngling auf Urlaub? Ja. Der Smoking sitzt gut. Ja, okay. Wenn Sie meinen. Ein ordinärer Berliner Gigolo, nee, Mr. Isherwood. Schauen Sie sich um. Die drei auf der Bühne da. Die Musiker. Ja, bevor hier nicht mehr los ist, fangen die doch gar nicht erst an. Und da hinten, unser Zigarettenboy unterhält sich mit dem alten Toilettenwärter in seinem weißen Jackett. Als wären sie Gäste. Sehen Sie da rechts an dem Tisch den stämmigen Mann mit seinem Schnurrbart? Ja. Ein Gast? Ach was. Der Geschäftsführer von dem Laden. Sitzt nur so wie ein Gast da rum, weil nichts los ist. Glauben Sie etwa, der würde dem Treiben so ruhig zusehen? Dem Boy, dem Alten, den Musikern, den Frauen. Wenn hier nur ein bisschen was los wäre. Ein kleines bisschen nur. Oh, hoppla. Kaum spricht man vom Teufel, da kommt er auch schon. Guten Abend, die Herrschaften. Zwei Männer und zwei Frauen kamen herein. Los, los, auf. Emil, nach unten. Und du, Simon, sieh zu, dass du deine Bauchladen nimmst. Ja, klar, Chef. Die Frauen waren schon etwas älter. Was ist denn das? Sie hatten dicke Beine, kurzes Haar und trugen teure Abendgarderoben. Die Männer wirkten teilnahmslos und waren bleich. Vermutlich, Holländer. Klar noch, Chef. Sofort. Man kann das geldförmlich riechen. Augenblicklich war das Troika wie verwandelt. Ah, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, ah, bienvenue, welcome, willkommen, welche Ehre. Darf ich bitten, hier vielleicht? Oder dort? Schon gut, schon gut. Bemühen Sie sich nicht. Sehr wohl, gerne, selbstverständlich. Sie gestatten? Henri, die Karte, aber Dalli Dalli. Herr Rosenthal, könnten Sie und Ihre Kollegen vielleicht etwas schwungvolleres spielen? Ich muss doch sehr bitten. So, bitte schön, bitte sehr. Sehen Sie die Frauen jetzt? Ja? Schauen Sie mal. Alle drei haben sich sofort auf ihren Barhockern umgedreht. Aber sie schauen die Gäste nicht direkt an. Um Gottes Willen, nein. Das ist ja das Geheimnis. Diskretion. Die Beine nur ein ganz wenig spreizend, sodass die Röcke nur unter Andeutung wehen, auffallen. Und sich dann fast gelangweilt von den Gigolos zum Tanzen auffordern lassen. Genauso wie jetzt. Ich wette mit Ihnen, Mr. Isherwood. In spätestens 2 Stunden sind die drei mit den beiden Männern da und ihren Frauen verschwunden. Nicht wirklich. Bobby, Heizig, Monopol. Eine Flasche bitte, ja? Heizig, Monopol. Wird erledigt, sofort. Haben Sie noch einen Wunsch? Eine Spezialität? Ein Lied? Etwas Besonderes? Kennen Sie das? Eine Berliner Spezialität? Wie geht es doch gleich? Ach ja, Sie werden lachen. Ich lieb meine eigene Frau. Nein, nicht Ihr Geschmack. Bobby, wo bleibt der Champagner? In Arbeit, Chef? Sofort. Mit absurd feierlicher Präzision vollführten die Tänzer und ihre Damen die schwierigen Figuren. Mit jeder Bewegung gaben sie zu erkennen, wie sehr sie sich ihrer Rolle bewusst waren. Bobby, suave, sleek, 5 years younger, handled the bottle. Bobby, geschmeidig, aalglatt, 5 Jahre verjüngt, kümmerte sich um die Flasche. The two flaccid gentlemen chatted to each other, probably about business, without a glance at the nightlife they had called into being. Währenddessen unterhielten sich die beiden schlaffen Herren miteinander, ohne dem Nachtleben, das sie in Schwung gebracht hatten, die geringste Beachtung zu schenken. While their women sat silent, looking neglected, puzzled, uncomfortable and very bored. Ihre Frauen saßen still dabei. Sie wirkten vernachlässigt, ratlos, verlegen und sehr gelangweilt. Jetzt hat Rüber die ganzen Möbel. Er schlägt sie grün und blau. In der Wohnung unter der Pension wohnte eine gewisse Frau Glanternek, eine galizische Jüdin. Das allein genügt schon, um sich Fräulein Meier zur Feindin zu machen. Fräulein Meier kam aus München und war eine glühende Nationalsozialistin. Außerdem hatten Frau Glanternek und Fräulein Meier wohl im Treppenhaus einmal einen Streit über Fräulein Meiers Jodeln. Müssen Sie immer so laut sein? Mögen Sie etwa mein Jodel nicht? Vielleicht wegen Ihrer nicht-arischen Abkunft, entgegnete darauf Frau Glantanek. Da ziehe ich aber das Gejaule von Katzen vor. Damit hatte sie nun, der Meinung des Fräulein Meier nach, nicht nur das Fräulein selbst beleidigt, nein. Das ist eine Beleidigung aller alpenländischen, na, aller deutschen Frauen. Deshalb war es Fräulein Meyers freudige Pflicht, dafür Vergeltung zu üben. Jetzt kriegt sie Saures. Hey, wer sieht das mal einer an? Was machen Sie denn da auf dem Boden? Psst, psst. Hören Sie doch. Hören Sie doch, kommen Sie, Herr Ishibu. Wenn Sie Ihre Ohren hier auf die Dielen pressen. Nein, nicht da, hier. Da, da. Ja. Hören Sie das doch auch, Herr Ishibu. Hören Sie das? Herr Ishibu, das ist so großartig. Was ist denn nur? Was ist denn bloß los? Jetzt geht's wieder los. Und rums. Es hat gesessen. Sie kennen doch die Glantanek, die alte Hexe, Herr Ishibu. Die Dame unter uns. Ach, aber Dame, die ist doch schon über 60 und hässlich wie eine Hexe, wenn Sie mich fragen. Also, die hat eine Annonce aufgegeben. Eine Heiratsannonce. Und da hat sich doch tatsächlich noch einer gemeldet. Ein Fleischer aus Halle verwitwet. Und er hat sie gesehen und er will sie trotzdem ehelichen. Aber die hat nicht mit mir gerechnet. Ich habe meine Verbindungen spielen lassen und ihm dann einen Brief geschrieben. Einen anonymen natürlich. Ob er darüber unterrichtet sei, dass Frau Glantanek Wahnsinn in der Wohnung hätte. Und? Wegen Betrugs verhaftet und als unzurechnungsfähig wieder entlassen sei. Genau, und dann auch noch. Ihr eigenes Schlafzimmer zu unsittlichen Zwecken vermiete und anschließend in dem Bett nächtige, ohne vorher die Laken zu wechseln. Und nun ist er doch tatsächlich gekommen, um Sie mit diesem Brief zu konfrontieren. Hören Sie da nur, Herr Ishibu. Ach, mein Gott, wie sie schreit, diese Jüdin. Wie sie kreischt, richtig so. Oh, gib sie, ja, schlag sie, schlag sie. Das ist nicht lustig, sondern beschämend. Aber Herr Ishibu, das ist doch nur Spaß. Herr Ishibu, das ist doch nur Spaß. Das beste Mittel gegen Arbeitslosigkeit ist eine gesunde Wirtschaft. Voraussetzung für gesunde wirtschaftliche Verhältnisse ist die Kaufkraft der Massen. Gedeihen kann ein Volk nur bei geordneten Staatsfinanzen. Eine Besserung unserer Lage konnte man also nur erreichen, wenn die erforderlichen Opfer auf alle gleichmäßig verteilt wurden. Durch Opfer und Arbeit hat sich Deutschland nach jedem Niedergang zu neuer Größe erhoben. Warum waren aber diese Notmaßnahmen nicht mit dem alten Reichstag zu verwirklichen? Die Interessengegensätze ließen ein entschiedenes Handeln einer Mehrheit im vergangenen Reichstag nicht aufkommen. Ein Reichstag aber zu wählen, der dem Volkswillen entspricht, das liegt bei Ihnen, meine Damen und Herren. Jeder Einzelne bestimmt am 14. September sein Schicksal. Bei den Reichstagswahlen erreichen KPD und NSDAP große Stimmenzuwächse. Die NSDAP wird mit 18,2% zweitstärkste Partei, hinter der SPD mit 24,5%. SA, sammeln! Schlagt sie nicht tot! Am Abend des 14. Oktober 1930, einen Monat nach den Wahlen, gab es einen großen Tumult auf der Leipziger Straße. Nazi-Banden versammelten sich und demonstrierten gegen die Juden. Sie misshandelten einige dunkelhaarige, jüdisch aussehende Passanten und schlugen die Schaufenster jüdischer Geschäfte ein. The incident was not in itself very remarkable. Es gab keine Toten. Very little shooting. Und es kam bloß zu ein paar Dutzend Verhaftungen. I remember it only because it was my first introduction to Berlin politics. Haben Sie das mitbekommen von der Leipziger Straße, Herr Ishibu? Tja, ziemlich schockierend. Ah, aber was? Geschieht Ihnen ganz recht, diesen Juden. Die verpesten die ganze Stadt. Unter jedem Stein, den man umdreht, kommen gleich welche rausgekrochen. Die vergiften uns das Trinkwasser. Die erwürgen uns. Die rauben uns aus. Die saugen uns das Blut aus. Da muss man sich bloß einmal die großen Warenhäuser anschauen. Wertheim, KDW, Landauer. Und wem gehören die? Dreckigen, räuberischen Juden. Mit den Landauers bin ich persönlich befreundet. Das stimmte nicht. Er war im ganzen Leben noch keinem Mitglied der Familie Landauer begegnet. aber er hatte von einem gemeinsamen Freund in England ein Empfehlungsschreiben für sie, von dem er vielleicht gar keinen Gebrauch gemacht hätte, wäre da nicht Fräulein Meyers Bemerkung gewesen. Und so wurde Natalia Landauer seine Schülerin und er Gast im Hause Landauer. Hier rein, bitte. Danke, sehr freundlich. So, you are Mr. Isherwood. Ja, der bin ich. Then let us go to the living room. We can there work. Work there. Work there im Englischen. Ach ja? Ja, niemals wie im Deutschen. Natürlich. Im Englischen nachgestellt. I know. Danke. Natalia Landauer, die er dank der Empfehlung aus England unterrichten sollte, war ein 18-jähriges Schulmädchen. Sie hat dunkles, flauschiges Haar. Ihr Gesicht mit den funkelnden Augen wirkt darunter lang und sehr schmal. Sie verhielt sich keineswegs so, als hätte man sich gerade eben erst kennengelernt, sondern als wären sie schon lange Freunde. Und sie verhält sich nicht gerade wie ein Schulmädchen. Oder vielleicht gerade doch. So, here we are. Ihre Familie hat aber viele Bücher und Platten. Nicht wahr? Here, look. You like Mozart? Mozart? Ja. Yes, I also. Very much. Interessantes Bild. This picture is in the Kronprinzenpalais. You have not seen it? Nein, bisher nicht. Wirklich nicht? I shall show you one day, yes? You are fond of Heine? Say quite truthfully. Heine? Please, read. It's beautiful, I find. And this. Stefan George. Mm-hmm. You know? This. Ah, Thomas Mann, Tonio Krüger. Ich habe davon gehört. Und hier, Hermann Hesse, Siddhartha. Müssen Sie unbedingt lesen. Was lachen Sie? Ich sehe, dass Sie auch Stevensons Schatzinsel haben. Er gehört meinem Vater. Wo wohnen Sie eigentlich in Berlin? In der Nähe vom Neuendorfplatz. Ach, das ist keine gute Gegend. Sie sollten in Wilmersdorf wohnen. Ich hätte Ihnen selbst was gesucht. Ihr Freund schreibt übrigens, sagen meine Eltern, Sie seien Schriftsteller. Kein richtiger Schriftsteller. Aber Sie haben ein Buch geschrieben, ja? Gut, ja. Ich habe ein Buch geschrieben. Ha, sehen Sie, Sie haben ein Buch geschrieben und dennoch sagen Sie, Sie sind kein Schriftsteller. Ich glaube, Sie sind verrückt. So? Wie heißt es? All the Conspirators. Das ist entspannend. Bringen Sie mir eins mit. Ich habe keins. Wie das? Es ist vergriffen und ich habe selbst auch keines mehr. Ach, schade. Und was wollen Sie in Berlin schreiben? Erzählen Sie doch bitte. Ihr zuliebe fing er an, eine Geschichte zu erfinden. Nach einer Weile bemerkte er, dass sie ihn verstohlen musterte, seinen Scheitel, den abgewetzten Schlipsknoten und sogar die Schuhe. I pretended, however, not to be aware of all this. Er tat so, als merkte er nichts davon. It would have been rude to stop short and most unkind to spoil Natalia's pleasure in the mere fact that I was talking so intimately to her. Und wann werden Sie mit Ihrem neuen Roman fertig sein? Oh, das weiß ich noch nicht. Wie, das wissen Sie nicht? Ich glaube, ich bin faul. Sie sind faul? Ach so, na dann tut mir es leid. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Das heißt, vielleicht doch. Das nächste Mal, wenn Sie zu uns kommen, bringen Sie mir etwas mit. Etwas, das Sie bis dahin geschrieben haben. Einverstanden? Wann können Sie denn kommen? Mal sehen. Nächste Woche? Ja, vielleicht. I have discovered that Miss Kost has been having an affair with Bobby. Falls Fräulein Schröder nichts von der Affäre wusste, so hegte sie doch wenigstens einen Verdacht. Und das erklärte, warum sie auf Fräulein Kost zornig war. Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden. For the truth is, she is terribly jealous. So war in dem Haushalt ein grotesker und peinlicher Streit ausgebrochen. Ja, was ist denn, Fräulein Kost? Was gibt es denn? Fräulein Schröder. Ja, bitte? Man hat mich bestohlen. Nein. Doch, 50 Mark aus meinem Zimmer. Das kann ich gar nicht glauben. Aber es ist so. 50 Mark aus meinem Zimmer. Der Schein hat in der Schublade der Kommode gleich neben der Zimmertür gelegen und jetzt ist er weg. 50 Mark. Na, vielleicht haben sie ihn ja versehentlich ausgegeben. Nein, ich weiß das so genau, weil ich das Geld extra zur Seite gelegt habe, um davon die Miete und das Telefon zu bezahlen. Mhm. Es ist empörend. Na, könnte das vielleicht sein, also ich meine ja nur, aber das einer ihrer Kunden... Was? Liegt ja nahe. Fräulein Schröder, das ist gänzlich unmöglich. Abgesehen davon, dass ich in den letzten 3 Tagen keinen Besuch bekommen habe. Davon also einmal abgesehen, sind meine Freunde allesamt über jeden Verdacht erhaben, da es sich ausschließlich um wohlhabende Herren handelt, für die ein lumpiger 50er nur eine Kleinigkeit ist. Na, dann sollten Sie vielleicht mal den ehrenwerten Herrn Bobby fragen. Was wollen Sie damit sagen? Das ist unmöglich. Ha, also wirklich, Fräulein Kost, was wollen denn Sie damit sagen? Dass das einer von uns gewesen ist? Das Fräulein Meier, der Herr Ishivu, Icke? Also wirklich, das ist eine Frechheit. Eine Unverschämtheit ist das. Ich will überhaupt nicht sagen. Ich sage, wie es ist. Das Geld ist weg. Und ich will Ihnen mal was sagen. Man könnte ja auch auf eine ganz andere Idee kommen. Bitte? Ich höre. Welche? Nun, das können Sie sich ja wohl selber denken. Nein, kann ich nicht. Das Geld wurde ja nicht gestohlen. Ach. Ja. Und was bitteschön sollte das bezwecken? Na, wer kein Geld hat, der kann auch nicht bezahlen. Das ist doch die Höhe. Das ist eine Unverschämtheit. Wollen Sie damit etwa sagen, ich wolle meine Miete und die Telefonrechnung nicht zahlen? Ich meine ja bloß... Fräulein Schröder, ich werde das Geld für meine Schulden besorgen in den nächsten Tagen. So schnell wie möglich. Das lasse ich mir nicht nachsagen. Das nicht. Im Übrigen kündige ich. Zum Monatsende sind sie mich los. So etwas habe ich noch nie erlebt. Eine Unverschämtheit. Also das muss ich mir nicht sagen lassen. Nicht von einer so wie Ihnen. Ja, bitte, ja, bitte. Ja, nur zu. Tun sich doch keinen Zwang was, an. Was ist denn hier los? Hey, was ist denn das? Bobby. Oh. In all den Jahren. Nein, das ist einfach zu viel. Oh mein Herz. Was ist denn? Sie hat mich beleidigt auf das Ungeheuerlichste. Fräulein Kost, bitte. Kommen Sie, Bobby, bringen Sie zum Sofa. Kommen Sie, Fräulein Schröder, kommen Sie. Bobby, mein Herz, Bobby, bitte. Ich bin ja da. Die spinnt doch. Was ist denn da los? Lina, mein Gott. Die tut nur so. Fräulein Mädchen, Kost. Ich sag dir eins, du kannst dich glücklich schätzen, wenn du sie nicht umgebracht hast. Fräulein Schröder, geht's wieder besser? Finger weg, du Burschi, du bist überhaupt schuld an allem. Ist schon gut. Und jetzt alle raus da. Lass das allein. Mr. Isherwood, würden Sie die Güte haben? Um die Ecke beim Kaufmann, ja? Mhm. Ein Fläschchen Baldrian-Tinktur, ja? Ja, natürlich. Lina, komm, gib mir deine Hand, ganz kalt. Lina, meine arme Kleine, ja, was haben Sie dir nur angetan? Gar nichts haben wir getan. Du verschwindest jetzt, und zwar stand der Bede. Sonst setzt es was. Fräulein Koss trieb das Geld tatsächlich noch auf. Und sie zog auch tatsächlich aus. In ihre Wohnung zog dann später Fräulein Bowles ein. Sally. Kicken Sie mal hier, hören Sie! Meine Damen und Herren, hier! Auf der Suche nach Baldrian ging er die Kleiststraße runter. Dort sah er eine kleine Menschenmenge um einen Privatwagen stehen. Im Wagen saßen 2 verschreckte Mädchen, während die 2 jungen Männer einen großen, blonden und offenkundig stark betrunkenen Mann von dem Wagen zurückdrängten. Was ist hier los? Die streiten da. Na, der große Blonde da mit den beiden jungen Männern. Und warum streiten die? Na, soweit ich das sehe, sind die Weden mit ihrem Wagen hier die Straße runtergefahren. Na, haben nach Halbseiten Ausschau gehalten und haben die Weden da im Wagen aufgejabelt. Und da ist der dann dazwischen. Rassenschande, Sie haben richtig gehört, verstehen Sie? Ich bin freiwillig in unser Auto gestiegen, ist doch klar. Rassenschande, hör mal so mit dir. Ist schon, Idiot. Hey, wo wollt ihr denn hin? Ja, ihr wisst doch, wo ihr uns findet. Jetzt warte doch. Ja, das wird doch heute sowieso nicht mehr. Tschüssi, Jungs. Hey, Sie beide, ja? Sie kommen jetzt mal schön mit mir. Ja, wir werden jetzt mal zur Polizei gehen, ja? Das wäre ja noch schöner. Minderjährige. Halt's Maul! Hey! Das gibt's! Hey! Hör schön auf und nimm deine Pfoten weg! Das wird immer schlimmer. Die Roten, die Braunen, die Jungen. Hey, lassen Sie den Mann! Wir sollten abhauen. Haben Sie sich verletzt? Ich komm ja schon. Geht schon. Hat ja selbst Schuld. Was muss der sich auch so aufspielen? Mister, stützen Sie sich auf mich. I will help you. Nehmen Sie Ihre Hände weg. Sie sind ja auch nicht von hier, wa? Lassen Sie ihn. Nachher kriegen Sie noch Ärger mit seinen Genossen. 3 Stunden später kam er nochmal an der Kleiststraße vorbei. Der Nazi war immer noch da. noch betrunkener als zuvor. Looking hungrily for more German womanhood to rescue. Sag, Chris. Hallo, Fritz. Wie geht's? Prima. One afternoon in October, I was invited to Black Coffee at Fritz Wendels flat. Fritz Wendel betätigte sich in Berlin als Kunstvermittler und hatte sich auch schon einen gewissen Ruf erworben. He has a curious passion for the society of painters and writers. Sonst verbrachte er seine Freizeit gern mit Tanzen und Bridge-Spielen. Und die Geschäfte? Lausig und erbärmlich. Or I pull off a new deal in the next month, or I go as a gigolo. Either or. Either I pull off a new deal in the next month, or I go as a gigolo. Very good. Mm. I am speaking a lousy English just now. Schwarzen Kaffee? Fritz lud immer zu einem schwarzen Kaffee ein. Mit der Betonung auf schwarz. Schwarzen Kaffee, klar doch. Du weißt, man sagt, es sei der stärkste in ganz Berlin? Ich sag dir was, Chris, es ist der stärkste. You know, I am very proud of my coffee. Sally sagt übrigens, sie könnte mir auch ein paar Stunden Englisch geben. Nicht nur du. Wer ist Sally? Ach, das habe ich ganz vergessen. Du kennst sie ja nicht. Wie dumm von mir. Eventually kommt sie heute Nachmittag hier vorbei. Hm. Ist sie nett? Marvelous. Eventually bin ich verrückt nach ihr, I believe. Und wer ist sie? Was macht sie? Ein englisches Mädchen, Schauspielerin, singt im Lady Windermere. Mhm. Heiße Sache, das kannst du mir glauben. Klingt nicht gerade nach einem englischen Mädchen, wenn du mich fragst. Ah, eventually hat sie ein bisschen was Französisches. Ihre Mutter ist Französin. Wie gewöhnlich trug Fritz bei seinen Kaffee-Einladungen einen sehr dicken weißen Segelpullover und sehr helle blaue Flanellhosen. He bent over and his sleek black hair unplastering itself from his scalp and falling in richly scented locks over his eyes. Sie rauchten gerade mit Rum befeuchtete Zigaretten, als Fräulein Bowles erschien. Sally in person. Bin ich sehr spät dran, Fritz, Darling? Bloß eine halbe Stunde, schätze ich. Darf ich vorstellen, Mr. Isherwood? It's a pleasure. Mrs. Bowles. The pleasure is mine. Mr. Isherwood wird allgemein Chris genannt. Wird er nicht. Chris. Fritz ist wohl der einzige Mensch, der mich jemals Chris genannt hat. Darf ich mal dein Telefon benutzen, mein Süßer? Klar, nur zu. Sally trug ein schwarzes Seidenkleid mit einem kleinen Cape um die Schultern und auf dem Kopf in kecker Schräglage ein Käppchen wie das eines Liftboys. Ihre Fingernägel waren smaragdgrün lackiert. A color unfortunately chosen, for it called attention to her hands, which were much stained by cigarette smoking and as dirty as a little girl. Hello, hello. Sie war so dunkelhaarig, dass sie Fritz Wendels Schwester hätte sein können. Ihr zartes Gesicht war leichenblass gepudert. Sie hatte enorme braune Augen. She had very large brown eyes, which should have been darker to match her hair and the pencil she used for her eyebrows. Auf Wiedersehen, mein Liebling. Auf Wiedersehen. Ihre Lippen leuchteten kirschrot. Na, was sagt ihr? Fritz, Darling, bring mir einen Kaffee, ja? Sofort, Darling. Danke, mein Schatz. Danke, Darling. Das war der Mann, mit dem ich gestern Nacht geschlafen habe. Mein kleiner Akzent macht ihn immer ganz wild. Fritz, den Kaffee. Bin dabei. Ich sterbe gleich vor Durst. Ach, er ist wundervoll im Bett. Ein genialer Geschäftsmann und furchtbar reich. Danke. Erzähl. Erzähl. Du weißt, die Liebe ist mein Lieblingsthema. L'amour. Love. Wundervoll. Ich habe im Durchschnitt alle 2 Jahre eine große Affäre. Oh, und wie lange liegt die letzte zurück? Genau 1 Jahr und 11 Monate. Wie reizend. Ach komm, sag doch, wie war sie die letzte? Fritz Wendel breitete sofort seine vollständige Autobiografie vor seinen beiden Gästen aus. Sie hörten sich alles an. Die Geschichte einer Verführung in Paris, Details eines Flirts in Las Palmas, 4 New Yorker Romanzen, eine Enttäuschung in Chicago und eine Eroberung in Boston. Erholung in Paris, eine sehr schöne Liebschaft in Wien, London und zu guter Letzt die Geschichten aus Berlin. Weißt du, Fritz, Darling, ich glaube, dein Problem ist, dass du einfach noch nicht die Richtige gefunden hast. Vielleicht hast du recht. Vielleicht suche ich immer noch nach meinem Ideal. Eines Tages wirst du sie finden, da bin ich mir ganz sicher. Kinder, ich muss los. Ich bin seit 5 mit einem Mann im Adlon verabredet und es ist schon 6. Macht nichts, das Warten wird dem alten Dreckskerl ganz gut tun. Ich soll seine Geliebte werden, aber ich habe ihm schon gesagt, daraus wird nichts, wenn er nicht vorher alle meine Schulden bezahlt. Ach, warum sind Männer bloß solche Scheusale? Ach, übrigens, Fritz, Darling, sei ein Schatz und pump mir 10 Mark, ja? Ich habe keinen roten Heller mehr fürs Taxi. Und Sie, kommen Sie doch mal vorbei und trinken Tee mit mir, ja? Geben Sie mir Ihre Telefonnummer, ich rufe Sie an und besuchen Sie doch mal meinen Auftritt im Lady Windermere. Fritz kennt es, es ist fantastisch, ganz groß! Fräulein Hippie Bernstein, eine Schülerin, die ihm Natalia vermittelt hatte, wohnte im Grunewald. In einem Haus, das fast nur aus Glas besteht. Die meisten reichen Berliner Familien wohnten im Grunewald. Was nur schwer nachvollziehbar ist. Ihre Villen drängen sich in allen geläufigen Bauarten kostspieliger Hässlichkeit aneinander. Von exzentrischen Rokoko-Grillen bis zu kubistischen Flachdachschachteln aus Stahl und Glas. Und alle in diesem feuchten, faden Kiefernwald. Einen großen Garten konnten sich die wenigsten leisten und die Grundstücke waren sagenhaft teuer. Es gab keine andere Aussicht als die auf den Hof der Nachbarn, der mit Maschendraht umzäunt war und von einem grimmigen Hund bewacht wurde. Aus lauter Angst vor Einbrechern und Revolutionen leben diese Unglücklichen in einem Belagerungszustand. Die Gegend war ein regelrechter Slum für Millionäre. Guten Tag. Guten Tag. Sie wollen sicher zu Fräulein Hippie? So ist es. Mein Name ist Isherwood. Ja, Sie waren angekündigt. Du willst doch wohl Platz. Platz, habe ich gesagt. Ganz schön groß. Gewiss, aber keine Angst. Er beißt Sie nicht, wenn ich dabei bin. Da bin ich ja außerordentlich beruhigt. Sie sind also der neue Englischlehrer von Fräulein Hippie? Ja, so ist es. So, so. Nun, dann folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu dem Fräulein. Die Türen in der Diele des Bernsteinschen Hauses hatten Metallbeschläge. Eine Schiffsuhr war mit großen Schrauben an der Wand befestigt. Es gab modernistische Lampen, die wie Druckmesser, Thermometer und Wählscheiben wirken sollten. Doch die Möbel und die Bilder aus dem 19. Jahrhundert passten nicht recht zum Haus. Herr Bernstein hat die Villa vermutlich in einem Anfall von Übermut bei einem bekannten Avantgarde-Architekten in Auftrag gegeben. War dann entsetzt von dem Ergebnis und ist deshalb bestrebt, es so weit wie möglich mit den Besitztümern der Familie zu kaschieren. Do you like Pralines? Fräulein Bernstein, bitte. Or a cup of coffee? Cigarettes? Fräulein Bernstein, bitte. Ich würde sehr gerne mit Ihnen einen Plan für Ihren Unterricht besprechen. Really? Einen Plan? Oh, aber warum denn? Weil ohne einen Plan ist es schwer möglich, einen Unterricht sinnvoll zu gestalten. Oh, entschuldigen Sie mich bitte kurz. Es ist kein Obst da. Obst? Anna? Ja, bitte bringen Sie die Orangen. Ich liebe dieses Haustelefon. Wir haben es erst eine Woche. Fräulein Bernstein, bitte. Ich möchte keine Orangen. Hippie Bernstein war ein hübsches, dickes Mädchen von 19 Jahren. Mit glänzend kastanienbraunem Haar, guten Zähnen und großen Kuhaugen. Sie hatte ein träges, vergnügtes, selbstgenügsames Lachen. Und einen wohlgeformten Busen. Sie sprach recht gutes Schulmädchen-Englisch, das ihren eigenen Ansprüchen vollauf genügte. Sie hatte eindeutig nicht die geringste Absicht, sich auch nur irgendwie anzustrengen. Anna, bringen Sie die Orangen ruhig hierher. Hier, Mr. Isherwood. Messer? Gabel? Benötigen Sie auch einen Löffel? Fräulein Hippie, ich möchte doch überhaupt nicht... Selbstverständlich möchten Sie, Herr Isherwood. Und wenn es Ihnen nicht reicht, Anna bringt Ihnen gerne noch mehr. Also ich weiß wirklich nicht, warum Sie... Jetzt essen Sie und dann? Tell me, please, why you come to Germany? Do you come? Frage im Englischen immer mit to do. Ja? Nun gut. To do. Und jetzt Mund auf. Fräulein Hippie... Jetzt sagen Sie, warum Sie also... Ich finde Deutschland sehr interessant. Die politische und wirtschaftliche Situation ist in Deutschland interessanter als in jedem europäischen Land. Mit Ausnahme Russlands natürlich. I think it shall be dull for you here. You do not have many friends in Berlin, no? Nein, nicht viele. Do you not know no nice girls? Any. Any? Ist sie nett? Any nice girls. Ach so, okay. Any. Yes. One. She lives in the pension too. Miss Kost. Oh, only one. But tell me, please, find you German girls different from English girls? Do you find? Frage immer mit to do umschreiben. Do you find? Und dann nicht from, sondern different than. Than ist als hier. Ich dachte, es ist als und from ist von. Equally. Tell me now, are they different? Yes, very different. How are they different? Entschuldigung, Mr. Isherwood. Anna, ja. So, wir essen heute eine Stunde früher? Und warum? Was? Papa will in die Stadt fahren? Schon wieder? Also gut. Gestern hatten sie richtig Krach, Mama und Papa. Oh. I am so sorry, but for today we must finish. And we shall see us again on Friday. Gut, dann nächsten Freitag. Then goodbye, Mr. Isherwood. And I thank you very much. Ja, entschuldigen Sie, es geht mich zwar nichts an, aber das tut mir doch leid, wenn sich Ihre Eltern nicht gut verstehen. Ach was, die verstehen sich großartig. Aber gestern wollte Papa nicht, dass Mama mit dem Wagen in die Stadt fährt, wegen der Nazi-Krawalle. Er sagte, sie solle die Tram nehmen. Er habe Angst, dass die Nazis mit Steinen nach seinem schönen Wagen werfen würden. Das ist doch auch verständlich, oder? Naja, aber Mama hat dann gesagt, was denn sei, wenn die Nazis mit Steinen nach ihr werfen würden. Und Papa, der liebe, gute Papa, hat geantwortet, ach, was macht das schon? Wenn sie mit Steinen nach dir werfen, kaufe ich dir ein Heftpflaster für deinen Kopf. Das kostet mich nur 5 Groschen. Wenn sie aber Steine nach meinen Wagen werfen, kostet mich das gut und gern 500 Mark. Hippie never worries about the future. Hippie machte sich niemals Sorgen über die Zukunft. But like everyone else in Berlin, spielte sie ständig auf die politische Situation an, aber immer nur ganz knapp. With a conventional melancholy, as when one speaks of religion. Für Hippie war die Situation in Deutschland unwirklich. Ach, ich will studieren, reisen, mich nach Kräften vergnügen und natürlich irgendwann heiraten. Liebhaber hatte sie bereits eine ganze Menge. Einer hat sogar ein prächtiges Automobil. Ein anderer hatte ein Flugzeug. Und einer hat sich 7-mal duelliert. A last one has discovered a knack of putting out street lamps by giving them a smart kick in a certain spot. Nachts auf dem Heimweg von einem Tanzvergnügen haben wir alle Straßenlaternen in der Gegend ausgetreten. Zigarren, Zigaretten. Bobby, Heizig, Monopol. Zigarren, eine Flasche bitte, ja? Heizig, Monopol, wird erledigt, sofort. Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, ah, bienvenue, welcome, willkommen, welche Ehre. I used to have a perfect sweetheart, not a real one. Just a dream, a wonderful vision of us as a team. Can you imagine how I feel now? Love is real now, it's ideal. You're just what I wanted, and now it's nice to live, paradise to live. I know why I've waited. For someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one does those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I want to hand the world to you. You see Ich sag's dir, du wirst sehen. bin ich mal neugierig. Das Lady Windermere war eine zwanglose Künstlerbar in einer Seitenstraße der Town 10 Straße. Der Besitzer hat sich offensichtlich größte Mühe gegeben, das Lokal so aussehen zu lassen wie eines am Montparnasse. An den Wänden hingen Zeichnungen auf Speisekarten, Karikaturen und signierte Theaterfotografien und über der Bar ein riesiger Fächer. Auf einem Podium in der Mitte des Raums stand ein großer Flügel und daneben stand Sally und sang. Sie wirkt so gelangweilt. Glaub ich nicht. Wirklich? Sie ist einfach so. Es ist für sie alles ganz selbstverständlich. She sang badly, without any expression. Mit schlaff herunterhängenden Armen. But her performance was in its own way effective. Aber auf eine eigene Art verfehlte ihr Auftritt nicht seinen Effekt, dank ihrer verblüffenden Erscheinung. A take it or leave it grin on her face and her air of not caring a curse about what people thought of her. Es gab ziemlich viel Applaus. Hallo, Darling. Schön, dich zu sehen. Werner, ich komme nachher zu dir, ja? Okay. Hallo, ihr zwei. Fritz, Darling. Kuss. Chris. Ja, richtig. Schön, dass du da bist. Kinder, ich brauche etwas zu trinken. Fritz, Darling, sei so gut und spendier deiner lieben Sally etwas. Und was möchten die Dame? Champagner, natürlich. Natürlich. Auch wenn es hier gar keinen Champagner gibt, sondern nur einen billigen Sekt, den sie Champagner nennen. Aber das ist in dieser ganzen unmöglichen Stadt so. Findest du nicht auch, Darling? Ich? Ja. Wieso? Bist du schon lange hier? Wo? In Berlin oder hier im Windermere? Darling, doch nicht in Berlin. Hier meine ich natürlich. Hast du mich gehört, meine ich? Hat es dir gefallen? Dein Champagner, Sally? Ja. Für eine angehende Halbweltdame besaß Sally bemerkenswert wenig Geschäftssinn oder Taktgefühl. She wasted a lot of time making advances to an elderly gentleman who would obviously have preferred a chat with the barman. Alle betranken sich recht ordentlich und dann musste Sally zu einer Verabredung. Aber wie? Nur wieder los. Leuchten! Was ist denn leuchten? Publikum! Wo denn? Da! Ja, wirklich. Lauter fremde Menschen. Was machen denn die noch hier? Die sehen doch aus. Wollen wir fragen? Meine sehr verehrten Damen und Herren. Halt, Willi. Gib beiden. Zu einer richtigen Operette gehört doch ein Finale. Ach so. Lillian, komm. Ich wusste es vorher. Sie mögen solche Filme nicht. Sie sind ihnen nicht anspruchsvoll genug. Doch, doch, doch. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, das hat man gesehen. Natalia hatte darauf bestanden, dass sie ins Kino gehen. Im Hauptprogramm war eine deutsche Tonfilmoperette gelaufen. Sie haben ja gar nicht gelacht. Hab ich schon. Ich... Und jetzt sagen Sie mal ehrlich. Der Film hat mir gefallen. Aber Sie haben nicht gelacht. Immer sitzen Sie da und machen so ein verkniffenes Gesicht. Wie lachen Sie? Ich lache nie, wenn ich mich amüsiere. Ach ja, wer weiß. Das ist wohl einer von Ihren englischen Bräuchen, dass man nicht lacht. Kein Engländer lacht, wenn er sich amüsiert. Das soll ich Ihnen glauben? Dann sage ich Ihnen eins. Ihre Engländer sind verrückt. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Das ist keine sehr originelle Bemerkung. Müssen meine Bemerkungen denn immer so originell sein, werter Herr? Wenn Sie mit mir zusammen sind, ja. Idiot. Wenn Sie meinen. Also wie hat es Ihnen denn nun wirklich gefallen? Ich meine wirklich. Sehr gut. Ich fürchte, Sie sind nicht ehrlich. Zum Beispiel, was halten Sie von meiner Freundin Hippie? Sie ist sehr nett. Und? Mögen Sie sie? Ja, natürlich. Sie etwa nicht? Doch, doch, schon. Aber sie hat zwei große Schwächen. So. Ja, die sind Ihnen wahrscheinlich noch nicht aufgefallen. Worauf wollen Sie hinaus? Wissen Sie, es wäre schön, wenn Sie mir ganz ehrlich sagen, was meine Schwächen sind. Ach, Natalia, ich weiß überhaupt nicht, was Sie mit Schwächen meinen. Und ich gebe keine Urteile über Menschen ab wie Zeugnisse. Da fragen Sie schon besser einen Ihrer Lehrer. Ich fürchte, Sie sind nicht ehrlich. Sie halten mit Ihrer wahren Meinung hinterm Berg. Über den Film, über Hippie, über mich. Natürlich, warum auch nicht? Auseinandersetzungen langweilen mich. Ich habe nicht vor, irgendwas zu sagen, womit Sie dann nicht einverstanden sind. Aber wenn das so ist, dann hat es überhaupt gar keinen Zweck, dass wir überhaupt über irgendwas Ernsthaftes reden. Natürlich nicht. Sollen wir lieber gar nicht reden? Am allerbesten wäre es, wenn wir nur Tierlaute von uns geben. Oh. Christopher! Ich höre gern Ihre Stimme, aber was Sie sagen, ist mir ganz egal. Es wäre also viel besser, wenn wir nur Wow Wow und Mäh und Miau machten. Ja, ich verstehe. Natalia? Natalia, kommen Sie. Ich habe das nicht so gemeint. Haben Sie doch. Nein, wirklich nicht. Sorry. Bitte. Ich schäme mich. Das war wirklich nicht nett von mir. Miau. Miau. Natalia. Wieder gut? Miau. Wissen Sie, Christopher, es ist für mich manchmal nicht ganz einfach. Warum? Mein Vater will immer, dass ich mir sage, meine Eltern sind reich, ich muss nicht ans Geld denken. Ist doch wunderbar. Ja, aber so bin ich nicht. Ich stelle mir immer das Schlimmste vor. Ich weiß genau, was heute in Deutschland los ist. Und es kann sein, dass mein Vater über Nacht alles verliert. Wissen Sie, dass es ihm schon mal passiert ist? Was passiert? Vor dem Krieg hatte er eine große Fabrik in Posen. Dann kam der Krieg und mein Vater musste weg. Morgen kann es hier genauso sein. Aber mein Vater ist so ein Mann, dem das ganz egal ist. Er kann mit einem Pfennig anfangen und arbeiten, bis er alles zurück hat. Ich finde das bewundernswert. Und darum möchte ich von der Schule gehen und was Praktisches lernen, damit ich auf eigenen Beinen stehen kann. Wer weiß, wie lange meine Eltern Geld haben. Ich möchte nach Paris gehen und Kunst studieren. Und vielleicht kann ich mir dann mit Zeichnen und Malen meinen Lebensunterhalt verdienen. Und ich werde auch lernen, wie man kocht. Ich kann nämlich gar nicht kochen. Ich auch nicht. Für einen Mann ist das nicht so wichtig, finde ich. Aber als Mädchen muss man immer auf alles vorbereitet sein. Und wenn mir danach ist, gehe ich vorab mit dem Mann, den ich liebe. Und dann werde ich mit ihm zusammenleben. Es wäre mir auch egal, wenn wir nicht heiraten. Da muss ich alles selber machen können, verstehen Sie? Es reicht nicht, dass man sagt, ich habe mein Abitur gemacht, ich habe einen Hochschulabschluss. Er wird sagen, wo ist mein Abendessen, bitteschön. Sie sind doch nicht schockiert über das, was ich gerade gesagt habe. Ich wüsste nicht über was. Dass ich unverheiratet mit einem Mann zusammenleben würde. Nein, natürlich nicht. Weil bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich halte nichts von Frauen, die einen Mann nach dem anderen haben. Das ist alles so degeneriert, finde ich. Sie finden nicht, dass Frauen es sich anders überlegen dürfen? Ich weiß nicht. Ich verstehe nichts von solchen Fragen, aber es ist degeneriert. Natalia wich jeder Berührung aus, ob direkt oder indirekt. Stets war sie darauf bedacht, dass sich zwischen ihnen ein Tisch befand, wenn sie sich setzten. Sie mag es nicht mal leiden, wenn ich ihr in den Mantel helfen will. Eines Abends in einem Café hatte die Kellnerin vergessen, Natalia einen Löffel für die heiße Schokolade zu bringen. Er hatte schon getrunken und umgerührt und bot Natalia seinen Löffel zum Umrühren an. Sie wies ihn mit leisem Ekel zurück und vermied selbst diese indirekte Berührung mit seinem Mund. Sie rufen mich an? Und Natalia hatte ein besonderes Talent, einen bis zur Türschwelle zu locken. Bald? Und dann nach einem blitzschnellen Händedruck im Haus zu verschwinden und einem die Tür vor der Nase zuzuwerfen. Spätestens! Leb wohl, Berlin. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Christopher Isherwood. Erster Teil. Die Sprecherinnen und Sprecher waren Erzähler Mathieu Carrière, Isherwood Christopher Nell, Sally Bowles Laura Mehr, Fräulein Schröder Barbara Philipp, Natalia Landauer Luzi Heinze, Fräulein Meier Daniela Kiefer, Bobby Ole Lagerpusch, Fritz Wendel, Ben Münchow, Fräulein Kost, Gisa Flake, Hippie Bernstein, Lynn Reusse. In weiteren Rollen Thomas Arnold, Margarita Breitkreitz, Martin Engler, Johanna Griebel, Patrick Güldenberg, Udo Koschwald, Felix von Manteuffel, Vanja Müß, Manolo Palmer, Friedhelm Tock, Christoph Pütthoff und Franziska Tröckner. Besetzung: Arne Köhler und Leon Hase. Wortaufnahme: Alexander Notny. Musikproduktion: Axel Gutzler und Mike Weißzack.